Wahrlich, diese katholisch-jüdische Allianz, bei der die beiden Gegner oder besser gesagt Konkurrenten um die Weltmacht eines Sinnes sind beim tödlichen Schnitt durch ein lebendiges deutsches Land, erinnert sie nicht an jenes salomonische Urteil mit dem einen Unterschiede, dass wir es hier mit zwei falschen Müttern zu tun haben, die in die Zerstückelung des Kindes einwilligen, indes die wahre Mutter blöde lächelnd, verdutzt und tatenunfähig der Metzelung zusieht, ohne die falschen Mütter zu verjagen oder das totgeweihte Kind in liebender Empörung an sich zu reißen? Freilich, Germania, die diese seltsame Einverständlichkeit von Widersachern nicht kennt, nicht sieht, nicht begreift. Von Widersachern, die in dem Augenblicke Bundesgenossen werden, wo es gegen sie selber geht, wie sollte sie, weder Zions noch Roms geheime Pläne erfassend, die Kraft, die Selbstbesinnung, die Geistesgegenwart aufbringen, jener beider Tun zu verhindern, ehe sie die katholisch-jüdische Allianz noch durchschaut hat? Im Beginne dieses für den Deutschen so verhängnisvollen Jahres anlässlich der Vortragsreihe »Deutschland oder Zion« an der Wiener Universität wies ich mit aller Eindringlichkeit die deutsche Studentenschaft Wiens auf diese katholisch-jüdische Allianz, die immer wieder ersteht, wenn es gilt, den deutschen Menschen zu vernichten, hin und beschwor sie, wie ein Mann aufzustehen und deputativ an diese christlich-soziale heutige Regierung heranzutreten, deren Worte Lügen und deren Taten weder christlich noch sozial sind, auf das die kategorische Aufforderung der wahnwitzigen, nachweisbar in Zions Interesse stehenden Trennung von Stadt und Land ein Ende zu bereiten, bewirke, dass die deutsche Stadt Wien nicht für alle Zeiten verloren gehe. Da aber waren es taube Ohren, denen gepredigt wurde, oder besser, das heißt schlechter noch, die Ohren, für die die Predigt bestimmt war, fehlten mitsamt den dazugehörigen Köpfen, dieweil die deutsche Studentenschaft durch Abkommandierte gegen mich misstrauisch gemacht, anderweitig beschäftigt war und politisch unreif, wie nun einmal nur Deutsche sind, von der Tragweite jener Vortragstitel ausgesprochenen Gegenüberstellung, von dem furchtbaren Ernst ihrer heutigen Lage kaum ein dämmerndes Bewusstsein besaß. Diese politische Ahnungslosigkeit aber, diese trostlos mangelnde Gegenwarts- und Wirklichkeitssinn waren und sind schuld daran, dass immer wieder und wieder, wenn dem deutschen Volke eine Schicksalswende gekommen war, der deutsche Mensch im entscheidenden Augenblicke gleichsam nicht anwesend, mit völlig anderen, belanglosen Dingen beschäftigt war oder wurde. So aber scheint das Ende der deutschen Stadt Wien gekommen zu sein, und es ist nicht abzusehen, ob und wann der Deutsche aus Verschlafenheit, Vereinsmeierei, unzeitgemäßer Unterhaltungssucht und Unfähigkeit, das Eigentliche zu erkennen, aufschrickt und die rettende Tat versucht, ehe es für alle Zeiten zu spät ist. Zu jener Organisation des fassenden Geistes aber, die wir als den einzigen Weg der Errettung im Abschnitt Gegenüberstellung zu bezeichnen wussten, gehört es vor allem, einen entscheidenden Gedanken im entscheidenden Augenblicke zum Gedanken, zum Willen und zur Tat aller werden zu lassen. Es heißt aber auch demjenigen, der Kraft und Klarheit des Erkennens genug besitzt, zur Wegweisung treu zur Seite zu stehen und nicht zuzugeben, dass feindliche Mächte wieder und wieder sich trennen zwischen Wegweisung und Gefolgschaft, das ist also zwischen Gedanken und Tat eindringen. Und es heißt, den Erkennenden nicht zu einem Rufer in der Wüste allgemeiner Teilnahmslosigkeit herabsinken zu lassen und ihn nicht allen bösen Feinden preiszugeben, die ihm dank Zions sowie Roms meisterhafter Organisation umlauern, umzingeln und umdrängen, wie die weißen Blutkörperchen den Fremdstoff, der störend eben ihrer organischen Struktur in den Weg tritt. Und es heißt endlich, den Bringer eines rettenden Gedankens ins Alltagsleben tätig einzubeziehen, es mit den Anhörern des Gedankens und seiner Billigung nicht genug sein zu lassen, sondern in Tag aus, Tag ein gepflogener Gemeinschaft zusammenzuhalten, Anhänger zu werben und durch das lawinenartige Anwachsen der ins Rollen kommenden Erkenntnis endlich selbsttätig und aktiv eingreifend die Erlösung herbeizuführen. Indessen aber sieht sich derjenige, der um die Errettung des unglückseligen deutschen Volkes sich abmüht, nur von der Allgegenwart seiner Feinde im täglichen Leben umgeben, indes die Freunde der verhängnisvollen Struktur des fassenden Geistes gemäß, jeder auf seinem eigensten Standpunkte beharrend, nicht jene Schwungkraft, jene Tatenfreudigkeit, jene gläubige Gefolgschaftsbereitschaft aufbringen, ohne welche es im Leben der Völker niemals eine Errettung geben kann. 29. Eine der Hauptweisheiten Zions besteht nun darin, die katholisch-jüdische Allianz auch dahin auszunutzen, dass Persönlichkeiten und Erkenntnisse aus dem deutschen Lager ins Klerikale hinübergezogen werden dadurch, dass man sie einerseits durch geschickte abkommandierten Manöver bei den Deutschen diskreditiert, andererseits aber den Ultramontanen mit offenen Armen aufnimmt. Kaum ist dies aber geschehen, kaum hat der eben noch durch die Abweisung verstimmte und gekränkte aufatmend, ob der nun doppelt lustvoll empfundenen, wohltuenden Bejahung sich einreden lassen, dass ja auch diese Kreise deutschgesinnt seien und ihnen das Schicksal des deutschen Volkes nicht minder am Herzen liege als jenen starrköpfigen und unchristlichen Deutschen, so weist Zion auch alsogleich im deutschen Lager mit verächtlichen Worten auf diesen Abtrünnigen hinzuweisen, auf sein Auftreten im deutschfeindlichen Kreise, auf seine Unzuverlässigkeit, ja auf sein nachweisbares Verrätertum. Wird ihm nunmehr durch das pünktlich einsetzende und vom Abkommandierten so spielend leicht zu dirigierende Verhalten seiner Gesinnungsgenossen jede Rückkehr ein für allemal abgeschnitten, so wird er sich völlig verbittert und in jedem Sinne des Wortes abgestoßen, den neuen, ihm derart aufgezwungenen Parteigenossen seelisch so lange anzugliedern versuchen, bis sie ihm oder er sich selber eingeredet haben, dass er ohne Selbstverrat in diesem Lager sehr wohl sich entfalten könne. Und so gelingt es Zion wieder und wieder, gefährliche Feinde in jenes Lager abzudrängen, wo sie dank der geheimen katholisch-jüdischen Allianz nicht mehr gefährlich sind. Ein Beispiel für viele mag hier der ehemalige deutschnationale Nationalrat Dr. Friedrich Wichtel sein, dessen so aufschlussreiches und unerschrockenes Wirken gegen die jüdische Weltfreimaurerei für das deutsche Volk unendlichen Nutzen, für Zion unendliche Gefahr bedeutete. Wie spielend leicht ist es nun Zion gelungen, ihn unschädlich zu machen. Kaum waren einige Aufsätze aus Wichtels Feder in deutschen Blättern erschienen, als etliche 30 Abonnenten mit Abbestellung drohten, falls derartige Verrücktheiten weiter veröffentlicht würden. Deutschgesinnte Zeitungen, welche ohnehin stets um ihren Bestand zu zittern haben, sind mit derartigen Drohungen prompt einzuschüchtern.